not for me. Hey! Not for me. Thank you.

の石川商店前終点でございます。どなた様も We'll be right back. We'll be right back. I saw your eyes. Thank you.

Kranz. Stuttgart brennt. Alles rennt. Kommt alle rein. Tanzt den letzten Tanz. Kommt alle zu dir. Kommt alle rein. Kommt alle zu dir. Kommt alle rein. Kommt alles Odeon, tanzt den letzten Tanz. Vorige Ratten warten schon. Bald ist es vorbei. Kommt alle rein. Kommt alle ins Odeon. Kommt alle rein. Blutrote Nacht, Todesschrei, Stuttgart schwarz. Kommt alle ins Odeon, tanzt den letzten Tanz. Kommt alle ins Odeon, kommt alle rein. Erschießt die Lehrer, die allerletzte Chance. Tote fragen nicht. Kommt alle rein, kommt alle ins Odeon, kommt alle rein. Kommt alle ins Odeon, kommt alle rein. Kommt alle ins Odeon, kommt alle rein. Kommt alle ins Odeon, kommt alle rein. Kommt alle ins Odeon, kommt alle rein. Kommt alle ins Odeon, kommt alle rein. Kommt alle ins Odeon, kommt alle rein. Kommt alle ins Odeon, tanzt den letzten Tanz. Stuttgart brennt, alles rennt. Kommt alle rein, tanzt den letzten Tanz. Tanzt den letzten Tanz, kommt alle rein. Tote fragen nicht. Tote fragen nicht. Kommt alle ins Odeon, kommt alle rein. Kommt alle ins Odeon, kommt alle rein. Kommt alle ins Odeon, so muss das sein.